Man konnte seit heute Morgen im Grunde genommen beobachten, wie sich im Viertelstundentakt die Wortwahl der Neonazis radikalisiert hat im Fall Suhl. Das konnte man sozusagen live und in Farbe mitverfolgen in den Social-Media-Formaten. Da war also die Rede von ausländische Fachkräfte bei der Arbeit, Zitat Ende, oder schlicht und ergreifend raus mit dem Pack. Oder aber auch, Zitat, die Kulturbereicherer schlagen zurück. Oder dann etwas komplizierter und für die anspruchsvolle intellektuelle Rechte, Zitat, wir brauchen keine nach Ethnien getrennte Unterbringung von Asylbewerbern, sondern nach Ethnien getrennte Länder statt Multikulti-Flutung. Also das ganze Spektrum ist vertreten zwischen purem Rassismus und Vernichtungsfantasien. Und das alles bei Facebook oder auf welchen Seiten oder sozialen Netzwerken wird da vor allem sowas gepostet? Also wir haben da eine Trendverschiebung zu verzeichnen. Bis vor kurzem war es so, dass wirklich der harte Stoff der rassistischen Propaganda eigentlich auf Facebook nicht so stark gepostet wurde. Das hat sich inzwischen geändert. Das hat sich verlagert von internen Neonazi-Foren tatsächlich in die Öffentlichkeit von Twitter und anderen Social-Media-Formaten. Und da wird ganz offen auch zu Gewalt aufgerufen. Und das ist eine Entwicklung, die wir seit längerem beobachten und die jetzt auch im Fall von Suhl wirklich wieder zu sehen gewesen ist. Sie haben gerade auch erwähnt, ausländische Fachkräfte und Kulturbereicherer. Das sind nun Wörter, die man auch hören könnte in so einer Diskussion in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Pegida und anderen Gruppen von, bei den gemäßigteren eher, ne? Von besorgten Bürgern. Und meine Frage wäre, gibt es denn da eine Unterscheidung oder fließt das eine in das andere hinein? Also es gibt beides. Es gibt sowohl die Unterscheidung, es gibt sowohl diejenigen, die sich sozusagen von einem Hardcore-Rassismus distanzieren und gleichzeitig Ressentiments schüren, Vorurteile schüren. Es gibt aber auch das andere Phänomen, dass das ineinander überfließt. Das heißt also, dass Kommentare aufeinander zugreifen und sich gegenseitig bestätigen und radikalisieren. Und diesen Prozess haben wir jetzt im Falle von Suhl auch gesehen. Und ist das ein Ventil, das, was wir jetzt da gerade hören an Beschimpfungen, oder ist das auch etwas, was, sag ich mal, in der sozialen Wirklichkeit Auswirkungen haben kann und sie radikalisieren kann? Also ich glaube, es ist sehr wohl ein Ventil in dem Maße, also in dem sich sozusagen der Tratsch und Klatsch von der Straße ins Internet verlagert hat. Dort ist es natürlich Reichweite stärker, aber man darf, glaube ich, das ist ganz wichtig, nicht dem Trugschluss unterliegen, es gäbe eine 1:1 Übersetzung dessen, was im Internet stattfindet, an Radikalisierungsprozessen, auch in der Wortwahl, auch an Gewaltaufrufen zu dem, was tatsächlich in der Realität auf der Straße passiert. Das haben wir bei zurückliegenden Ereignissen immer wieder gesehen, dass bestimmte Dynamiken im Internet sehr schnell sich aufbauen, ablaufen, aber es keinen Automatismus gibt, dass es eine 1:1 Übersetzung tatsächlich in die Realität gibt. Das heißt konkret, wenn Leute zusagen, sie kämen zu einer rassistisch motivierten Demonstration, meinetwegen heute Abend in Suhl, und das bei Facebook ankündigen, heißt das noch lange nicht, dass sie da sind. Und das heißt im Umkehrschluss eben auch, Social-Media-Formate allein reichen für rassistische Mobilisierung nicht aus. Die Virtualität, die uns sozusagen eine Echtzeitmobilisierung vorgaukelt, ist in Wahrheit gar keine Echtzeitmobilisierung, sondern es kommen andere lokale Kontextfaktoren hinzu. Und das verliert man leicht aus dem Blick, wenn man sozusagen nur vor dem Internet sitzt und sagt, was für eine krasse Wortwahl sich hier bahnbricht. Und wenn wir jetzt bei dem Fall in Suhl bleiben, welche wären das zum Beispiel, die anderen lokalen Ereignisse, die dann auch in Kraft treten? Also da spielt zum Beispiel eine Rolle, wer mobilisiert denn zu einer solchen Demonstration heute Abend? Das ist schon ein entscheidender Unterschied, ob das die militante Neonazi-Szene ist, von der auch alle wissen, was von denen zu erwarten ist, wo sich dann bestimmte Leute, die vielleicht sowas wie eine heimliche Sympathie für rassistische Inhalte haben, eher zurückhalten. Oder ob es die AfD ist, die eben ihre Inhalte ganz anders verpackt und auch kommunizieren kann. Und diese unterschiedlichen Kanäle und diese unterschiedlichen Anspracheformen auch bei den Zielgruppen, die gilt es zu beachten. Und das gilt es genauer zu analysieren und genauer hinzugucken hinsichtlich der Frage, also wo sind jetzt moralische Affekte angebracht und wo ist eigentlich zunächst einmal Analyse gefragt. Und ich würde hier sehr stark für Analyse plädieren. Wenn wir dann nochmal bei diesem konkreten Fall bleiben, den Sie gerade gesagt haben, also vierstündige Krawalle, Schlägereien, mindestens 16 Verletzte, welche Dynamik prognostizieren Sie denn dann in diesem konkreten Fall? was absehbar ist, dass dort heute Abend etwa 120 bis 150 Neonazis auf der Matte stehen werden, um versuchen werden, diese Ausschreitungen der vergangenen Nacht für sich auszuschlachten und für sich auszulegen. Aber die ganz entscheidende Frage ist nicht, kommen Neonazis oder nicht, sondern die entscheidende Frage ist, wie reagiert die Mehrheit der Bürgergesellschaft? Das ist die interessante Frage und die lässt sich eben nicht sozusagen aus der Ferne über das Internet beantworten oder beobachten, sondern das sieht man dann erst tatsächlich heute Abend in Suhl, wenn man vor Ort ist. David Bickrich von Miteinander e.V. Er beobachtet die Aktivitäten von Rechtsextremisten, auch im Netz, aber natürlich auch auf der Straße. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke.